Nein, der Kunde darf nicht König sein. Habe ich soeben ein Stirnrunzeln bei dir gesehen? In dieser Folge zeige ich dir, warum deine Kunden nicht Könige sein dürfen und wie du dein Unternehmen noch erfolgreicher machst, indem du auch mal Nein sagen kannst. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Noch heute wird an vielen großen Schulen und Universitäten gelehrt, dass der Kunde immer Recht hat und somit König ist. Das heißt, der Kunde sagt uns, was wir ihm liefern müssen, wir liefern dann prompt und wundern uns am Ende des Jahres, dass zu wenig oder nichts in der Kasse übrig bleibt. Damit verbunden ist ein dauernder Stress wegen kurzfristigen Bestellungen, Änderungen, Absagen und Wiederbestellungen im letzten Moment, Anpassen der Produkte oder Dienstleistungen, Kalkulieren mit Quersubventionen und so weiter. Als ich die Sache mit der starken Marke und der damit verbundenen Positionierung noch nicht wusste, machte ich 24 Stunden am Tag fast alles für den Kunden. Dieser drückte die Knöpfe und wir sprangen. Geht's nicht, gibt's nicht, war mein Motto. Wir machten das Unmögliche möglich und teilweise wundere ich mich noch heute, wie wir fast zaubern mussten, um pünktlich das Versprochene abzuliefern. Doch der Kunde ist eigentlich unschuldig, denn wir waren es, die schon beim ersten Telefongespräch alles versprachen. Was? Sie haben keinen Bedarf an X? Gut, dann können wir auch Y. Und wir sind flexibel, können Ihnen auch noch so oder so was bieten. Wir handelten wie ein GU, Generalunternehmen, das alles kann. Mit dem Unterschied, dass ein GU auf spezialisierte Unternehmen zurückgreift und wir mit unserem Team und unseren Kompetenzen eingeschränkt waren. Doch wie kam ich aus diesem Schlamassel wieder heraus? Ehrlich gesagt erst sehr spät, denn ich glaube, wenn du richtig lange der Allesanbieter warst, hast du es verdammt schwer, dein Angebot plötzlich zu reduzieren. Ich fusionierte mit einem anderen Unternehmen und in diesem Zuge haben wir uns beide verschlankt und mehr fokussiert. Beide merkten, dass wir zu viel anboten und immer allen alles recht machen wollten. Und als wir dann zu zweit waren, galt dies umso mehr. Es führte also kein Weg an die Reduktion vorbei. Zum Glück. Ich höre immer wieder, dass man sich nicht erlauben darf, einem Kunden abzusagen. Oder auch Nein zu sagen, denn es ginge ja ums Überleben. An dieser Stelle erzähle ich von meinen Erfahrungen und zeige auf, dass es durchaus attraktiv sein kann, Nein zu sagen. Und stattdessen zu sagen, dass wir nur das und dies machen, das aber besser als alle anderen. Die Erfolge der Nischenplayer und Spezialisten, auch Hidden Champions genannt, sprechen für sich. Diese bleiben oft still im Hintergrund, graben sich immer tiefer in die Nische und werden somit noch wertvoller. Über Spezialisierungen wurde schon viel geschrieben, aber ich möchte noch etwas erwähnen. Spezialisten sind näher am Kunden als Generalisten, denn denen fehlt meist die Zeit sowie das genaue Bedürfnis, also das Gespür für den Kunden. Eine sehr schwierige Situation erlebte ich vor einigen Jahren. Ich nenne dieses Vorgehen heute sogar Prostitution. Die Nummer 2 einer Branche wollte unbedingt uns von Appletree einen Auftrag geben, um ihr Unternehmen zur Nummer 1 zu machen und später auch international erfolgreich zu sein. Nach nur 2 Treffen schien der Deal perfekt. Wir waren richtig stolz und freuten uns riesig. Doch ein fataler Satz bei der Verabschiedung machte mich stutzig. Wir bestehen auf einem Konkurrenzverbot. Das versteht sich doch von selbst, Herr Arecker. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und fahren Sie gut heim. Mit Konkurrenzverbot meint er, dass wir nur mit ihm exklusiv arbeiten dürfen und keine Aufträge von seinen Mitbewerbern annehmen dürfen. Ich vergaß den Satz, besser gesagt, ich verdrängte ihn. Kaum im Büro angekommen, wurden Termine für Workshops abgemacht, Hotel reserviert, Terminpläne erstellt und. Ich rief danach noch den Geschäftsführer an und bat ihn, der Form halber die Auftragsbestätigung noch schnell zu unterzeichnen. Er sagte klar doch, sobald wir seine AGBs und sein Konkurrenzverbot unterzeichnen würden. Nun wurde es richtig eklig. Ich musste mich nun tatsächlich um all diese Herzinfarktfaktoren kümmern, so nenne ich unangenehme Angelegenheiten, die man mehr schlecht als recht im Griff hat. Eigentlich wollten wir ja gar kein Konkurrenzverbot, denn jedes Unternehmen ist ohnehin einzigartig und Vertraulichkeit ist eine Selbstverständlichkeit für uns. Das ist doch Ehrensache. Also rief ich den Kunden an und sagte ihm, dass wir nicht vorhätten, mit seiner Konkurrenz zu arbeiten und wenn doch, dann hielten wir selbstverständlich alles, was sich angeht, vertraulich. Papperlapapp, er beharrte auf seinem Vertrag, welcher rund 20 Seiten lang war, und uns während 15 Jahren verbot, für seine Mitbewerber zu arbeiten. Ich war in der Zwickmühle, denn es war nicht gerade ein kleiner Auftrag, das heißt Sicherung der Fixkosten für mehrere Monate, tolle Referenz und Erwerb vom neuen Wissen. Zudem war es eine sehr anspruchsvolle und spannende Branche. Was ist nun zu machen? Nein, wir waren nicht ausgebucht, also auf den Auftrag angewiesen. Was tun? Prostituierst du dich, damit für alle Mitarbeiter der Lohn gesichert ist? Zumindest kurzfristig? Nach einigen schwierigen Nächten schrieb ich dem Geschäftsführer eine E-Mail und bat ihn, mich doch noch am selben Tag telefonisch zu kontaktieren. Ich schrieb, dass Vertrauen elementar sei bei der Unternehmensentwicklung. Wenn er dies nun nicht habe und auf ein Konkurrenzverbot poche, seien wir nicht der richtige Partner. Noch am selben Tag antwortete er, wenn auch nicht telefonisch, er schien den Mut dazu wohl nicht aufzubringen. Er meinte, dass ich es mir nochmals überlegen solle, da er doch eine so tolle Referenz für uns sei und wir schon so viel vorbereitet hätten, und so weiter. Ich habe ihm bis heute nicht geantwortet, denn Prostitution macht man oder eben nicht. Von dem Punkt an hielt ich mich an folgendes Raster, das auch dir helfen wird. Erstens, sei dir selbst treu, sei mutig, steh zu deinen Gedanken und forme sie zu klaren Aussagen. Damit stärkst du deine Marke im Markt. Zweitens, erkläre deinen Kunden vor allem das Warum. Warum es diese Konditionen, Arbeitsverträge oder Termine braucht. Drittens, vertraue darauf, dass nach deinem Nein ein noch viel besserer Kunde kommen wird. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.